TKKG Junior, Folge 22. Abenteuer im Safari-Park. TKKG haben den ersten Preis beim Bio-Wettbewerb der Schule gewonnen. Eine VIP-Tour durch den Safari-Park. Aber nicht nur, dass Gabi ausgerechnet an dem großen Tag total verschläft. Der ganze Ausflug entpuppt sich als spannendes und auch ziemlich gefährliches Abenteuer. Wobei die größte Gefahr allerdings nicht von den wilden Tieren im Park ausgeht, sondern von Menschen, denen die Kinder eigentlich vertraut hatten. TKKG, wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Was soll denn dieser Lärm? Gabi, wo bleibst du denn? Wir müssen uns beeilen. Die Tour geht doch gleich los. Gabi, hör auf zu trödeln. Es ist allerhöchste Eisenbahn. Oh nein! Oskar, wir haben verschlafen. Wie von der Tarantel gestochen, sprang Gabi aus dem Bett und stürmte ins Badezimmer. Auf ihre geliebte Morgendusche würde sie wohl oder übel verzichten müssen. Heute war gerade mal Zeit für eine blitzschnelle Katzenwäsche. Während sie in ihre Jeans und ein T-Shirt schlüpfte, fragte sie sich, wie ihr das nur passieren konnte. Ausgerechnet an dem Tag, auf den sie sich seit Wochen gefreut hatte, verschlief sie. Hoffentlich würde der Ausflug in den Safari-Park nicht ihretwegen ins Wasser fallen. Das darf doch alles nicht wahr sein! Wieso hat denn der Wecker nicht geklingelt? Ausgerechnet heute. Die anderen sind bestimmt stinksauer. Nein, wo sind denn meine Schuhe? Da sind sie ja, wenn ich dich nicht hätte. Danke, mein Lieber. Bitte komm! Hallo! Aufwachen, Gabi! Wir müssen jetzt wirklich los! Ich komm ja schon, Jungs! Los, komm, Oskar! Es tut mir so unendlich leid, Leute! Wo bleibst du denn? Wir sind schon eine halbe Stunde überfällig. Frau Schönbrunn hat extra betont, dass wir pünktlich auf dem Schulhof sein sollen. Und pünktlich bedeutet vor 30 Minuten. Sorry, ich war gestern noch ultra lange wach und hab dann total vergessen, den Wecker zu stellen. Aber warum haben deine Eltern dich denn nicht geweckt? Die mussten heute beide ganz früh aus dem Haus. Wieso warst du gestern Abend überhaupt so lange wach? Im Fernsehen lief noch so eine super spannende Doku über Tiere in Afrika, die vom Aussterben bedroht sind. Ich dachte, dass das perfekt zum Thema passt heute und darum... Tierdoku hin oder her. Wenn wir nicht sofort losdüsen, hat sich das Thema Safari-Park für uns sowieso erledigt. Du hast ja recht, Karl. Auf die Fahrräder. Und dann nichts wie los. Wir werden voll den Ärger mit Frau Schönbrunn kriegen. Los. TKKG traten so kräftig in die Pedale, dass die Ohren des kleinen Oskar, der vor Gabi in seinem Fahrradkörbchen saß, kräftig im Wind flatterten. Die Kinder wollten um nichts in der Welt den Ausflug in den Safari-Park verpassen. Sie hatten sich so sehr über den Hauptgewinn gefreut, nämlich eine ganz private Führung durch den berühmten Tierpark in einem extra für sie gemieteten Luxusschlitten. Als sie endlich auf den Schulhof einbogen, sahen sie ihre neue Biolehrerin, Frau Schönbrunn, neben dem coolen Minivan nervös auf- und ablaufen. Ein großer, dunkelhaariger Mann, den sie noch nie zuvor gesehen hatten, lehnte an der Kühlerhaube und blickte grimmig auf seine Uhr. Da seid ihr endlich, Kinder. Wir warten schon eine halbe Ewigkeit auf euch. Es tut mir wirklich total leid, Frau Schönbrunn. Es ist alles meine Schuld. Gestern Abend lief noch so eine mega coole Tierdoku im Fernsehen und ich hab... Verschlafen? Na toll. Wir haben einen engen Zeitplan und die junge Dame kriegt es nicht hin, sich den Wecker zu stellen. Ach, beruhig dich, Carsten. Das war doch keine Absicht. Wer ist denn der Stinkstiefel? Hab ich noch nie zuvor gesehen. Muss neu an der Schule sein. Dem ist auf jeden Fall nicht nur eine Laus über die Leber gelaufen. Ja. Wie auch immer, wir müssen jetzt los. Rein in den Van mit euch. Moment mal, was ist das denn da? Das da ist Oskar, mein Cocker-Spaniel. Und er ist der tollste und liebste und treueste Hund, den man sich wünschen kann. Mir kommen gleich die Tränen vor lauter Rührung. Dir ist hoffentlich klar, dass dein kleiner Kläffer hierbleiben muss. Auch wenn er noch so toll und lieb und treu ist. Hunde sind im Safari-Park nämlich nicht erlaubt. Das stimmt nicht so ganz, Carsten. Hm? Ich habe mich im Internet schlau gemacht, weil ich mir schon gedacht habe, dass Gabi ihren Oskar gern dabei haben möchte. Aha. Also, wenn die Besitzer darauf Acht geben, dass ihre Vierbeiner immer brav im Auto bleiben und es, wenn unbedingt nötig, nur an der Leine verlassen, dann ist es durchaus gestattet, Hunde mit in den Park zu nehmen. So steht's jedenfalls auf der Homepage vom Safari-Park. Ja, also... von mir aus. Danke, Frau Schönbrunn. Genial! Na bitte, wer sagt's denn? Es geht eben nichts über gute Recherche. Echt toll gemacht, Frau Schönbrunn. Ja. So toll im Recherchieren wie du bin ich noch lange nicht, Karl. Aber vielen Dank für das Kompliment. Das ist sehr süß von dir. Na ja, schon gut, kein Ding. Gern geschehen. Ach nee. Da ist ja einer plötzlich puterrot geworden. Naja. Hat das etwa irgendwas zu bedeuten? Quatsch! Was du schon wieder denkst, mir ist einfach nur tierisch warm. Der Zeitplan. Würden die Herrschaften jetzt bitte endlich einsteigen, damit wir losfahren können? Klar, aber würden sie uns vielleicht erstmal verraten, wer sie überhaupt sind? Ja, genau. So viel Zeit wird ja wohl noch sein. Ich auch gern. Oh nein, wie unaufmerksam von mir. Ich habe euch Carsten, also Herrn Walter, ja noch gar nicht vorgestellt. Er ist unser neuer Referendar und erst seit kurzem bei uns an der Schule. Referendar? Was ist der? Ein Referendar. Was genau macht so ein Referendar? Na, wenn du irgendwann mal die Absicht haben solltest, Lehrer zu werden... Boah, ne. Klößchen, dann musst du erst mal ein paar Jahre studieren und dann musst du so eine Art Probejahr in irgendeiner Schule machen. Das Referendariat. Vergiss es. Ich werde ganz bestimmt niemals Lehrer. Und der unsympathische Typ sollte das lieber auch nicht werden. Stimmt. Ja. Außerdem kommt er mir ein bisschen zu alt vor, um noch als Referendar anzufangen. Was ist jetzt? Wollt ihr mit oder soll ich allein losfahren? Na los, Kinder, schnell rein mit euch in den Van, bevor unser Herr Walter noch schlechte Laune bekommt. Die hat er doch schon. Noch schlechtere? Das kann ja heiter werden. Kinder hatten es gerade noch geschafft, in den super bequemen Sitzen Platz zu nehmen und sich anzuschnallen, als der merkwürdige Herr Walter auch schon vom Schulhof raste. Schicker Wagen! Und da soll noch mal einer sagen, dass sich Büffel nicht auszahlt. Ja, ist richtig elegant hier drin. Und riesengroß. Ich komme mir vor wie ein berühmter Filmstar oder so. Oh, ja. Guckt euch das an. Hier gibt's sogar eine Bar mit eisgekühlten Getränken. Was? Und da sind auch Nüsse und Schokoriegel und lauter so leckeres Zeug. Warte, Klößchen, du... Also verhungern und verdursten werden wir auf der Fahrt garantiert nicht. Hauptsache, wir kommen heil im Safari-Park an. Bei dem Fahrstil habe ich da so meine Zweifel. Entspann dich mal, Computer. Der Typ ist zwar nicht unbedingt ein Sonnenschein, aber Autofahren kann der. Dieser übel gelaunte Herr Walter kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht ist er dir ja in der Schule schon mal über den Weg gelaufen. Ja, kann sein. Egal. Vergiss ihn einfach, Gabi. Genau. Wir lassen uns doch diesen tollen Tag nicht von so einem alten Miesepeter verderben. Na bitte. Oskar sieht das ganz genauso. Schnapp dir doch einfach einen von diesen himmlischen Schokoriegeln. Du, die wirken Wunder. Das kann ich dir als Schokofachmann garantieren. Obwohl die nicht von sauerlich sind. Okay. gut 30 Minuten, die im wahrsten Sinne des Wortes wie im Fluge vergangen waren, fuhr Carsten Walter endlich von der Autobahn ab und lenkte den Van auf eine Landstraße. Ein farbenfrohes Schild am Wegesrand verkündete, dass der Safari-Park nun ganz in der Nähe war. Der muffelige Herr Walter, der die gesamte Fahrt über geschwiegen hatte, scherte sich auch weiterhin nicht um irgendwelche Tempobegrenzungen, sondern trat unbeirrt fest aufs Gas. Frau Schönbronn hatte der rasante Fahrstil offenbar auch die Sprache verschlagen. Sie hatte keinen Mucks von sich gegeben und sich in ihrem Sitz ganz klein zusammengekauert. Als der Van dann kurze Zeit später endlich vor dem Safari-Park zum Stehen kam, schien sie sehr erleichtert zu sein. So, Kinder, das hätten wir geschafft. Und weil wir einen so flotten Fahrer hatten, sind wir sogar rechtzeitig zu unserer Privatführung angekommen. Ich finde, dafür sollten wir uns bei Herrn Walter ganz herzlich bedanken. Danke, Carsten. Toll gemacht. Ja, danke. Ganz toll. Danke, Herr Walter. Echt schnell. Gut gefahren. Dank Ihres heißen Fahrstils ist mir jetzt ganz schön flau im Magen. Das liegt wohl eher an den vielen Schokoriegeln, die du in dich reingestopft hast. Hey, das war doch nur einer. Nicht aufregen, Willi. Carsten hat das bestimmt nicht böse gemeint. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich auch nicht. Was gibt es denn da zu tuscheln? Ihr seid doch zu spät gekommen und hättet beinahe den ganzen Zeitplan gefährdet. Was hat er bloß immer mit seinem Zeitplan? Das nervt. Wenn mir doch endlich einfallen würde, woher ich den kenne. Ich finde, wir sollten uns jetzt alle wieder vertragen und uns auf ein tolles Abenteuer freuen. Einverstanden? Ja, okay. Na gut, ja. Ja, meine okay. Carsten? Also, an mir soll's nicht liegen. Wunderbar. Ach, guck mal, wer da kommt. Ich wette, das ist unser Ranger Tarek. Er wird uns auf unserer Fahrt durch den Park begleiten und bestimmt lauter interessante Dinge zu den verschiedenen Tieren erzählen. Ja, ja. Wuhu! Hallo! Wir sind hier! So. Hi, Leute! Und ein fröhliches Reue da. Hallo, Reue da. Das ist Afrikaans und bedeutet... Guten Tag. Guten Tag. Der sonnengebräunte Mann in Khaki-Shorts und weißem T-Shirt hatte sich zu den Kindern auf die Rückbank im Minivan gesellt. Also Freunde, ich bin Ranger Tarek. Und ich habe heute das große Vergnügen, euch in die magische und atemberaubende Welt der afrikanischen Savanne zu entführen. Zebras, Löwen, seltene Riesen, Eidechsen. Ihr werdet hier Mutter Natur von ihrer allerschönsten und majestätischen Seite erleben. Ja, ja. Zumindest für ein paar zauberhafte Stunden. Seid ihr bereit? Ja, klar. Sowas von. Auf jeden. Ich zerspringe vor Glück. Du scheinst ja nicht so begeistert zu sein wie deine Freunde. Hast du denn keine Lust auf das Abenteuer? Naja, doch schon. Aber ich war noch nie in einem Safari-Park. Ist das nicht ziemlich gefährlich mit den ganzen wilden Tieren? Keine Sorge. Die gefährlichen Tiere sind in extra gesicherten Bereichen. Außerdem haben wir Ranger immer ein wachsames Auge auf euch. Na, das wollen wir doch mal sehen. Und ich bin schließlich auch noch da und werde ganz bestimmt nicht zulassen, dass euch irgendwas passiert. Davon bin ich überzeugt. Ihr habt mit eurer Biolehrerin echt das große losgezogen, Leute. Wenn ich damals in der Schule so eine coole Lehrerin gehabt hätte, wären meine Noten in Bio sicher besser ausgefallen. Schleimer, bist du etwa eifersüchtig, Karl? Quatsch, ich... Es reicht mit der Süßholzraspelei. Können wir jetzt endlich mal losfahren? Na klar, aber immer schön langsam und mit der Ruhe. Was für Ruhe? Hier unter der Sonne Afrikas steht die Zeit nämlich still. Oh. Auf diesem magischen Kontinent ist alles möglich. Wenn euch die lieblichen Antilopen in ihrem einzigartig faszinierenden Ballett umtänzeln und das mächtige Brüllen der Löwen euch tief in der Seele berührt, dann... Bla, bla, bla. Wo muss ich lang? Einfach durch das große Tor und dann immer geradeaus den Pfeil nach, die uns den Weg durch den Park weisen. Aber wie gesagt, immer schön langsam und mit der Ruhe. Ist ja gut, ich hab's kapiert. Obwohl es ihm ganz offensichtlich nicht besonders passte, hielt sich Herr Walter an sein Versprechen und begann, den Van im Schneckentempo durch den Park zu lenken. Dabei schaute er aber immer wieder auf seine Armbanduhr. Die Kinder guckten unterdessen gespannt aus den Fenstern und lauschten interessiert, was Ranger Tarek alles über die verschiedenen Tiere zu erzählen wusste. Und auf der linken Seite seht ihr nun die sehr seltenen und vom Aussterben bedrohten Komodo-Warane. Ach, halten Sie doch bitte kurz mal an, Herr Walter. Wenn es unbedingt sein muss. Dankeschön. Also, mit einer Körperlänge bis zu 2 Meter und einem Gewicht von ca. 70 Kilo gehören sie zu den größten Schuppenkriechtieren der Welt. Schön. Ihre Eier sind besonders wertvoll und bei Tierschmugglern heiß begehrt. Ach was. Unsere Exemplare übrigens sind momentan in der Brutphase und deshalb etwas angriffslustig. Wow. Also, ich weiß gar nicht, warum ich mir solche Sorgen gemacht habe. Von wegen wilde Tiere. Diese öden Rieseneidechsen sind bisher das einzig Aufregende hier. Lüsschen. Na, dann warte mal ab. Es wird noch richtig spannend. Das kann ich dir versprechen. Hoffentlich. Bisher ist es nur richtig heiß hier in diesem Superschlitten. Na, dürfen wir vielleicht mal die Fenster öffnen? Ja. Kein Problem. Wenn ihr mir versprecht, eure Köpfe und Arme nicht zu weit hinauszustrecken. Versprochen. Ist wirklich sehr heiß hier drin. Ein bisschen frische Luft tut echt gut. Dir ist auch warm, stimmt's, Oskar? Hier, trink mal einen Schluck Wasser, dann geht's dir. Ja, schnell, mach die Fenster wieder zu. Diese riesige Giraffe da hat gerade meine Hand abgeschleckt. Ah. Na, da hast du doch deine wilden Tiere, Klößchen. Ja. Schmier das jetzt ja nicht an den Sitz, hörst du? Oh, jetzt ist sie weggelaufen. Schade. Sie war so süß. Ja. Wieso hast du denn bloß so geschrien, Klößchen? Weil ich mich total erschrocken habe. Euch hat das Riesenvieh ja nicht an den Fingern rumgeleckt. Du bist eben einfach zum Anbeißen, Klößchen. Aha, sehr witzig. Die Giraffe hat Geschmack. Und zwar einen ausgezeichneten. Oh ja. Ja, unsere Gabi ist eine echte Feinschmeckerin. Gabi? Ja, das war eben Gabi, unsere Giraffendame. Die Ähnlichkeit zwischen euch ist verblüffend, Pfote. Ja. Sie hat einen sehr schönen langen Hals. Dagegen ist nichts einzuwenden. Nicht wahr, Oskar? Entschuldigung, dürften wir nun weiterfahren oder hatten Sie vor, hier zu übernachten? Nein, ganz bestimmt nicht. Weiter geht's. Wunderbar, wunderbar. Endlich. Sagt mal, wisst ihr eigentlich, wieso Giraffen so einen langen Hals haben? Ja, damit sie sich einen besseren Überblick verschaffen können. Ja, das ist ein Vorteil. Aber wie bei den meisten Tieren geht es vor allem um die Nahrungsaufnahme. Kann ich gut verstehen. Habt ihr im Biounterricht schon mal über die Evolutionstheorie gesprochen? Kann sein. Nein, noch nicht. Das Thema wird erst in den höheren Klassenstufen behandelt. Schade, weil das nämlich ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Ich glaube, dass das auch gestern in der Doku vorgekommen ist, die ich geguckt habe. Geht's dabei nicht um die Entwicklung der unterschiedlichen Tierarten? Ganz genau. Oh. Und die Evolutionstheorie erklärt unter anderem, wieso Giraffen so lange Hälse haben. Um armen, unschuldigen Tierparkbesuchern mit ihrer langen Zunge an den Fingern rumzulecken. Da gibt's bestimmt noch einen anderen Grund, oder, Ranger Tarek? Oh ja. Vor vielen, vielen Tausenden von Jahren hatten Giraffen noch gar nicht so lange Hälse, wie sie heutzutage haben. Es gab Giraffen mit längeren und welche mit kürzeren Hälsen. Doch in der heißen Steppe gibt es nicht viel Nahrung für die Giraffen. Zumindest wächst sie nicht auf dem Boden. Also müssen sie irgendwie an die Blätter rankommen, die oben in den Bäumen wachsen. Schon wieder richtig. Sehr gut, Karl. Und so haben sich über unzählige Jahre die Giraffen durchgesetzt, die einen längeren Hals hatten, weil sie besser an ihre Nahrung rankamen. Diese Giraffen haben Babys bekommen und die hatten dann natürlich auch längere Hälse, genau wie ihre Eltern. Und darum sehen Giraffen heute so aus, wie sie aussehen. Ganz genau. Und was ist mit den Giraffen passiert, die einen kurzen Hals hatten? Ja. Die hatten ihre Chance. Die Natur ist gnadenlos. Tja, so kann man es auch ausdrücken. Ganz schön hart. Jetzt tun mir die Giraffen irgendwie leid. Mir wäre egal, ob sie einen langen oder einen kurzen Hals haben. Ich hab alle Giraffen gern. Ich auch. So, und da wären wir auch schon. Sie können da vor dem Gehege anhalten, Herr Walter. Na toll, schon wieder. Auto an, Auto aus, Auto an, Auto aus. Okay, dann mal raus mit euch. Was? Wie raus? Ist das nicht gefährlich? Ja, sind Sie sicher? Keine Sorge, Leute. Hier passiert euch garantiert nichts. Okay. Aber ihr werdet einen Riesenspaß mit meiner kleinen Überraschung haben. Das kann ich euch versprechen. Na gut, wenn Sie meinen, dann, ja. Was das wohl sein mag. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, echt. Ja, dafür musst du mir aber versprechen, dass du deinen kleinen Freund immer schön auf dem Arm behältst, okay? Kein Problem. Ehrenwort. Ach, und eins noch. Ihr solltet eure Handys lieber im Van lassen. Meine kleine Überraschung kann ziemlich lange Finger haben. Lasst sie einfach auf euren Sitzen liegen. Herr Walter wird den Wagen abschließen. Kommst du, Carsten? Nee, verzichte. Ich warte hier. Gebt mir eure Handys und ich passe höchstpersönlich auf sie auf. Okay. Ja, das ist besser. Komm her, Oskar. Ja, aber... Jetzt zieh endlich Leine, Julia. Und lass mich bloß nicht zu lange warten. Der Zeitplan. Klaro? Sehr gut, ich hab's verstanden. Also dann mal los, Kinder. Ich bin sehr gespannt auf die Überraschung, die Tarek für uns vorbereitet hat. Dann mal alle hereinspaziert in die gute Stube. Hier drin müffelt es ja wie... Im Affenkäfig? Ja, kann man so sagen. Jetzt stell dich doch nicht so an, Höschen. Genau. Wirklich? Wenn wir hier eingesperrt wären, dann würde es bestimmt auch nicht viel besser riechen. Und kaum. Aber warum sind die Affen denn eigentlich in Käfigen eingesperrt und dürfen nicht frei rumlaufen, wie die anderen Tiere hier im Park? Ach, das würde mir gerade noch fehlen. Der dicke Brummer da mit dem zotteligen Fell. Möchtest du dem etwa in freier Wildbahn begegnen? Nicht unbedingt. Ja. Der erinnert mich außerdem ein bisschen an unseren super sympathischen Herrn Walter. So grimmig wie der guckt. Ah, stimmt. Der dicke Brummer ist Uwe. Unser Orang-Utan-Opa. Er ist mit seinen fast 50 Jahren wahrscheinlich der älteste Bewohner unseres Parks. Ist ja irre. Wahnsinn. Orang-Utans gehören zur Gattung der Menschenaffen und können sehr alt werden. Außerdem sind sie auch sehr stark. Die Männchen zum Beispiel sind 10-mal so stark wie ein ausgewachsener Mann. Okay. Jetzt bin ich eigentlich auch ganz froh, dass der Bursche nicht frei herumläuft. Ja. Kommt mal nach hier hinten zu mir durch, Kinder. Okay. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Sie wissen hoffentlich, was Sie da tun, ja? Na klar. Vor diesem süßen Kerlchen müsst ihr wirklich keine Angst haben. So, darf ich vorstellen? Das ist Hübi, unser kleines Schimpansenbaby. Oh. Oh nein, ist der süß. Ja, wirklich. Natürlich nicht so süß wie du, Oskar. Aber auch ziemlich süß. Wie alt ist der Kleine denn? Hübi ist erst ein paar Wochen alt. Aber trotzdem schon ein ganz Frecher. So wie ich? Stimmt. Der ist ja wirklich zum Verlieben. Oh ja, allerdings. Ist ja eklig, wie der sich an Frau Schönbronn ranschleimt. Wieso? Ich finde, die zwei würden eigentlich ganz gut zusammenpassen. Oh, nee. Möchten Sie Hübi vielleicht mal auf den Arm nehmen? Oh, sehr gern. So, Hübi, das ist die nette Frau Schönbronn. Sehr schönartig, hörst du? Hoppla! Oh, der ist ja richtig schwer, der kleine Racker. Darf ich den Affen auch mal halten, Frau Schönbronn? Na klar, wenn Tarek nichts dagegen hat. Keine Einwände. Aber ganz vorsichtig, Karl. Der süße Fratz soll sich ja nicht wehtun. Naja. Wow. Ein ganz schön aufgewecktes Kerlchen. Hey, Kleiner, nicht so wild. Oh, hoppla. Nein, nein. Oh. Moment mal. Was machst du denn da? Hübi, gib mir sofort meine Brille zurück. Bitte, Hübi, die brauche ich doch. Oh nein, er hat sie zerbrochen. Oh nein, das glaube ich jetzt nicht. Ach, oh, super. Das ist jetzt übel. Ach je. Sorry, Karl. Hübi, ich hab dir doch gesagt, du sollst artig sein. Es tut mir echt leid bei deiner Brille. Komm, gib mir den Unruhestifter mal lieber wieder her. Jetzt kapiere ich auch, warum wir unsere Handys im Van lassen sollten. Ja. Kann man die Brille noch reparieren oder ist sie komplett im Eimer? Ich fürchte, die ist hin. Mist. So ein Schei... Krabbenkleister. So. Und was machen wir jetzt? Ich bringe ihn mal wieder zurück ins Heim. Sollen wir unseren Ausflug vielleicht lieber abbrechen, Karl? Kommt überhaupt nicht in Frage, Frau Schönbronn. Ein bisschen was kann ich ja noch sehen. Und meine Freunde sind ja auch noch da, um mir im Notfall zu helfen. Außerdem haben wir den besten Blindenhund der Welt dabei. Ja, stimmt. Du kannst dich voll auf uns verlassen, Karl. 100 pro. Ist doch Ehrensache. Cool. Danke, Leute. Ihr seid echt die Besten. Klar. Na prima. Wie wär's, wenn wir dann wieder einsteigen und unsere Fahrt fort... Was ist das denn jetzt? Kein Schimmer. Das ist der Sicherheitsalarm. Was? Sicherheitsalarm? Liebe Besucher und Besucherinnen des Safari-Parks, bitte kehren Sie umgehend in Ihre PKWs zurück, falls Sie diese verlassen haben sollten. Und begeben Sie sich so schnell es geht zum Ausgang zurück. Aber... Ein Gepardenjunges konnte aus einem der Sicherheitsbereiche entwischen und läuft nun frei auf dem Gelände herum. Es besteht kein Grund zur Panik. Bitte bewahren Sie Ruhe und befolgen Sie die Anweisungen. Aber... Was? Oh nein, was machen wir denn jetzt? Oh je... Wir geraten nicht in Panik und gehen zügig zurück zum Van, ja? Okay. Seid ihr noch da? Ja, klar. Ja. Keine Sorge, ihr müsst wirklich keine Angst haben. Der Gepard ist noch sehr jung und wenn man ihn nicht ärgert, tut er einem auch nichts. Stimmt, haargenau. Und Geparden gehören übrigens auch zu den Wildtieren, die sich am leichtesten zähmen lassen. Wow, seit wann bist du denn Geparden-Expertin? Tierdoku, schon vergessen? Gut aufgepasst, Gabi. Aber in der Doku wurde sicherlich auch erwähnt, dass man Geparden auf keinen Fall erschrecken sollte. Zum Beispiel durch lautes Gebell. Ja, richtig. Sei bitte ruhig, Oskar. Meinen Sie, der Gepard könnte für Oskar gefährlich werden? Naja, die zwei sollten sich vielleicht lieber nicht begegnen. Okay. Wir sind hier gleich beim Auto und dann bringen wir euch ganz schnell in Sicherheit. Hoffentlich. Hey, habt ihr Bohnen in den Ohren oder habt ihr die Durchsage absichtlich nicht gehört? Kommt, Kinder, kommt, einsteigen, ja? Los, rein mit euch und dann nichts wie weg hier. Wenn Sie da vorne links abbiegen, sind wir schnell am Ausgang. Super, toll, aber da will ich gar nicht hin. Was soll das denn heißen? Carsten, wir müssen jetzt als erstes die Kinder in Sicherheit bringen. Cool bleiben, Schätzchen. Genau das habe ich auch vor. Und deshalb bringe ich sie in die Hütte, an der wir vorhin vorbeigefahren sind. Aha. Sie meinen den Kontrollpunkt für die Ranger? Genau den. Aber bis zum Ausgang ist es auch nicht viel weiter. Und außerdem sind wir hier im Wagen auch absolut sicher vor dem Geparden. Sie müssen also keine Angst haben. Die habe ich ganz bestimmt nicht. Aber ich habe die Verantwortung für die Gören hier. Und deshalb sage ich, wir fahren zur Ranger-Hütte. Basta. Also genau genommen trage ich ja die Verantwortung für die Kinder. Und ich denke, wir sollten auf Ranger Tarek hören und direkt zum Ausgang fahren. Will vielleicht noch irgendjemand seinen Senf dazugeben? Spar dir die Puste, Kleine. Da vorne ist die Hütte. Ihr wartet im Wagen, bis ich euch ein Zeichen gebe und dann nichts wie rein damit euch. Ist der Schuppen eigentlich abgeschlossen? Ja, klar. Aber ich denke wirklich, wir sollten weiter bis zum Ausgang fahren. Ist mir sowas von Schnuppe, was du denkst. Lass mal lieber den Schlüssel rüberwachsen. Ein bisschen Dalli. Wie reden Sie denn mit mir? Nur weil Sie offenbar die Hosen gestrichen voll haben wegen einem völlig harmlosen kleinen Geparden, müssen Sie sich hier nicht so aufspielen. So, völlig harmlos also. Fragen wir doch mal die lieben Kinderchen, ob die das genauso sehen wie Sie. Na, was ist, Leute? Findet ihr auch, dass man vor so einem süßen kleinen Raubtier keine Angst haben muss? Naja, keine Ahnung. So ganz ungefährlich ist so ein Gepard sicher nicht. Wir sollten es vielleicht lieber nicht darauf ankommen lassen. Ja. Na bitte, da hören Sie's. Also her mit dem Schlüssel. Wir sind da. Hier, bitteschön. Ich habe echt keine Lust, mich mit Ihnen zu streiten. Würde ich dir auch nicht raten. Okay. Ihr wartet im Wagen, bis ich aufgeschlossen habe. Und dann nichts wie rein da mit euch. Haben wir uns verstanden? Klar. Wir machen, was Sie sagen. Vielleicht ist das wirklich sicherer, ja. Okay. Gut. Carsten Walter sprang aus dem Van und rannte auf die Hütte zu. Als er sie aufgeschlossen hatte, gab er den Kindern ein Zeichen, dass sie zu ihm rüberkommen sollten. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch kletterten TKKG aus dem Wagen und schauten sich vorsichtig nach allen Seiten um. Vielleicht war die Situation ja doch gefährlicher, als Tarek ihnen vorgemacht hatte. Und vielleicht war der merkwürdige Herr Walter ja auch wirklich nur um ihre Sicherheit besorgt. Hopp, hopp, hopp, ein bisschen Tempo, wenn ich bitten darf. Dem Geparden läuft beim Anblick des süßen kleinen Oskar bestimmt schon das Wasser im Maul zusammen. Nein! Carsten, jetzt reicht's. Mach den Kindern nicht solche Angst. Genau. Was soll denn dieser Unsinn? Das ist doch kein Unsinn. Ich möchte nur nicht, dass den Kindern was zustößt. Sorry, aber den guten Samariter nehme ich ihnen einfach nicht ab. Tja, dein Problem. Halt jetzt die Klappe und rein da mit dir. Oder brauchst du eine extra Einladung? Also jetzt reicht's mir wirklich. Das muss ich mir nicht... Tja, wer nicht hören will, muss fühlen. Du bleibst bei mir, Julchen. Aber ich... Frau Schönbrunn! Dass der merkwürdige Herr Walter tatsächlich nur um ihre Sicherheit besorgt sein könnte, das war eindeutig der größte Irrtum aller Zeiten gewesen. Fassungslos und völlig verwirrt starrten TKKG auf den am Boden liegenden Ranger Tarek. Oh nein, er ist doch nicht etwa... Keine Sorge, er atmet noch, Gabi. Aber der fiese Walter hat ihn ganz schön heftig erwischt. Tarek braucht unbedingt einen Arzt. Wir müssen auf der Stelle Hilfe holen. Die Frage ist nur, wie wir das anstellen sollen. Der Typ hat uns eingeschlossen. Oh nein. Nichts zu machen. Und wir können auch niemanden anrufen. Unsere Handys liegen nämlich alle noch im Van. Stimmt. Was zur Hölle ist bloß los mit diesem Typen? Warum sperrt er uns hier ein? Bestimmt Dreck am Stecken. Darauf verwette ich eine Wagenladung Schokoriegel. Mich interessiert vor allem, was Frau Schönbrunn mit der ganzen Sache zu tun hat. Nichts. Walter hat sie gezwungen, mit ihm zu kommen. Und wenn nicht? Oh, was soll das? Langsam habe ich wirklich die Nase... Hey, Leute, jetzt fangt bitte nicht an zu streiten. Wir haben echt größere Probleme. Wir müssen ganz dringend Hilfe für Tarek holen. Vielleicht versuchen wir es mal hiermit. Ein Walkie-Talkie? Ja! Du bist genial, Klößchen. Zeig mal her. Bitte. Danke. Irgendwas hier drin stört den Empfang. Wir müssen... Nach draußen? Aha. Sehr witzig. Abgesehen von der verschlossenen Tür schleicht da draußen auch immer noch dieser Gepard herum. Ich habe ehrlich gesagt keine große Lust, ihm zu begegnen. Tim! Wow, dein Judo-Training macht sich wirklich bezahlt, Tim. Nicht schlecht. Leute, wir müssen jetzt ganz schnell versuchen, mit diesem Walkie-Talkie hier irgendjemanden zu erreichen. Ja. Dann los, bevor der Gepard hier auftaucht. Ich fürchte, die Batterien sind ziemlich ausgelutscht. Ah, wartet. Hier. Ich habe eine Frequenz gefunden. Manni, bitte komm. Kannst du mich hören? Manni. Ja, ich höre Bus. Manni. Ich verstehe immer nur Manni. Ich auch. Sehr gute Arbeit, Manni. Sei mal still. Das mit dem Gepardenablenkungsmanöver hat super geklappt. Das ist der Walter. Du weißt doch, dass du dich auf mich verlassen kannst, Björn. Björn? Hat Frau Schönbrunn Herrn Walter nicht Carsten genannt? Leute, bitte. Dann treffen wir uns gleich am Ich verstehe Gehege. Kein Wort. Sorg schon mal dafür, dass die Riesenviecher ein Nickerchen machen. Sonst könnte es ungemütlich für uns werden. Und dann heißt es Erntezeit. Wird erledigt, Boss. Und was ist mit den Gehörnern? Keine Sorge, die werden so schnell keinem mehr auf die Nerven. Was? Du bist echt eiskalt, Boss. Weicheier kommen in unserer Branche auf keinen grünen Zweig. Aber genug gequatscht. Jetzt geht's ran an die Eier und dann ist Zeit. Oh, Mist, die Verbindung bricht ab. Jungs, ich hab's. Was denn? Ich weiß jetzt, wo ich diesen angeblichen Referendar Herrn Walter schon mal gesehen habe. Dann mach's nicht so spannend und spuck's aus. Ja. Ich hab doch, wie gesagt, gestern Nacht noch diese Tierdoku über seltene Tiere gesehen. Wegen der du heute Morgen verschlafen hast. In der Doku ging es nicht nur um seltene und vom Aussterben bedrohte Tierarten, sondern auch um kaltblütige Tierschmuggler. Soll das etwa heißen, dass Herr Walter einer von diesen Tierschmugglern ist? Hundertprozentig. Und sein richtiger Name ist Björn Engström. Wirklich? Bist du dir sicher? Er wird in mehreren Ländern wegen illegalem Tierhandel gesucht. Uiuiui, unglaublich. Jetzt kapier ich's. Also, ich kapier gar nichts, hä? Das ist doch so klar wie Klößchenbrühe. Björn Engström hat sich als Referendar ausgegeben, um diesen scheinbar harmlosen Ausflug für eins seiner krummen Geschäfte zu benutzen. Oder um es genauer zu sagen, um mit seinem Komplizen die kostbaren Komodowaran-Eier zu stehlen, die wir am Anfang der Tour gesehen haben. Ja. Wisst ihr noch, wie Ranger Tarek meinte, dass die besonders wertvoll sind? Alter Falter, jetzt habe ich es auch kapiert, ja! Was ich allerdings nicht kapiere, ist, was Frau Schönbrunn damit zu tun hat. Wenn sie wirklich mit diesen hinterhältigen Tierschmugglern unter einer Decke steckt, dann... Wärst du ganz furchtbar enttäuscht. Wie wir alle, Karl. Absolut. Aber noch haben wir dafür keinen Beweis. Frau Schönbrunn, hin oder her. Das Allerwichtigste ist jetzt, dass wir die Tierschmuggler aufhalten, bevor sie mit den wertvollen Eiern verschwinden. Ich weiß allerdings nicht, wie wir es schaffen sollen, rechtzeitig zum Komodowaran-Gehege zu kommen. Ihr vielleicht? Nee, leider nicht. Keine Ahnung, nö. So ein Mist aber auch. Was machen wir denn jetzt? Ich hätte da eine Idee. Tarek, Sie sind ja wieder auf den Beinen. So, ich bin nicht froh. Was für eine coole Überraschung. Ja, und wie? Wie fühlen Sie sich denn? Ja, noch ein bisschen wackelig, aber Unkraut vergeht nicht. Der Kerl hat mir ganz schön eine verpasst. Aber ich habe euer Gespräch eben mit angehört. Wir müssen auf der Stelle etwas gegen diese Verbrecher unternehmen. Ja. Aber wie sollen wir denn so schnell zum Komodowaran-Gehege kommen? Oh, zu Fuß dauert das doch ewig. Ja. Na, dann nehmen wir doch einfach den Jeep, der hinter der Hütte parkt. Na los, Leute, auf geht's. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh, oh. Hört ihr auch, was ich höre? Allerdings. Aber seht ihr auch, was ich sehe? Ich höre, dass Oskar zu knurren angefangen hat. Aber sehen kann ich ohne meine Brille nicht allzu viel. Karl, du darfst dich auf keinen Fall bewegen. Nee, du musst ganz ruhig bleiben. Was? Wollt ihr mir etwa sagen, dass der Gepard hier irgendwo ist? Ist direkt hinter dir. Mach jetzt keine hektischen Bewegungen. Das ist leichter gesagt als getan. Ich gehe jetzt langsam in die Hütte zurück. Hole das Betäubungsgewehr. Nein, Sie dürfen nicht auf den Kleinen schießen. Ich finde schon, dass er das darf. Keine Sorge, Leute. So ein Betäubungspfeil schadet dem Geparden nicht. Er macht dann nur ein kurzes Nickerchen. Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Gabi, wo willst du denn hin? Bist du von allen guten Geistern verlassen, Gabi? Komm sofort wieder zurück. Hey. Aber Gabi dachte gar nicht daran, wieder umzukehren. Auf allen Vieren kroch sie ganz langsam immer weiter auf den kleinen Geparden zu. Der drehte seinen Kopf und aus dem gefährlichen Knurren wurde plötzlich ein freundliches Schnurren. Gabi legte sich neben dem Tier auf den Rücken und der Gepard begann ganz behutsam und beinahe liebevoll an ihr herumzuschnuppern. Gabi gab Oskar ein Zeichen und der Cocker Spaniel legte sich neben sie. Und ließ sich ebenfalls beschnuppern. Wenn ich das nicht mit meinen eigenen Augen sehen würde, würde ich das nicht glauben. Kann mich vielleicht mal irgendwer aufklären? Deine mutige Freundin hat es tatsächlich geschafft, den kleinen Geparden zu zähmen. Alle Achtung! Heißt das, ich darf mich jetzt wieder bewegen? Ja, aber bitte nicht zu hektisch. Wir wollen den Geparden ja nicht erschrecken. Ich glaube, der interessiert sich gar nicht mehr für uns. Er hat nämlich einen neuen Freund gefunden, wie es aussieht. Guck mal her, wie süß. Oh. Wow, ich werd verrückt. Oskar und Gabi sind ein echtes Traumpaar. Ja. Respekt, Gabi, wirklich. Wie hast du das nur hingekriegt? Tierdoku. So sieht's aus. Natürlich. Ich will hier nicht die Spaßbremse sein, aber wir haben leider noch was sehr Wichtiges zu erledigen, Leute. Sie haben vollkommen recht. Stimmt. Also, ab in den Jeep, Leute. Worauf wartet ihr noch? Ja. Klettert ihr schon mal rein. Der Jeep ist oben offen. Ich komme sofort nach. Wo gehen Sie denn noch hin? Ich hole doch lieber noch das Betäubungsgewehr aus der Hütte. Nur für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie, wozu es gut sein kann. Okay, los, Leute. Ich glaub's ja wohl nicht. Das ist ja sowas von super süß. Hä? Was denn? Oskar und der kleine Gepard. Sie sind vorgelaufen und haben es sich bereits im Jeep gemütlich gemacht. Wir haben sich zwei gesucht und gefunden. Freunde fürs Leben, würde ich mal sagen. Genau wie wir. Ja, ja. Genau. Ist ganz flau. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Bis zu den Komodo-Varanen ist es nicht mehr weit. Durchhalten und weiter gut festhalten. Leichter gesagt als getan. Da, da vorne steht der Minivan. Warum halten Sie an? Ich will die Lage erstmal aus der Ferne checken. Aber wir müssen uns doch beeilen. Überstürzte Aktionen haben noch nie was gebracht. Kann mir mal einer das Fernglas von der Rückbank rüberreichen? Das hier? Nö, das ist eine Trinkflasche. Oh. Armer Karl, ohne deine Brille bist du echt ganz schön aufgeschmissen. Das kannst du laut sagen. Hier haben Sie das Fernglas. Danke. Und was jetzt? Jetzt gucken wir uns das Ganze mal in Ruhe an. Ja, und? Was sehen Sie? Leider nicht sehr viel. Man müsste irgendwie höher hinauf. Kein Problem. Geben Sie mir einfach mal das Fernglas. Okay. Hier, bitteschön. Dankeschön. Was hat er denn vor? Er klettert auf den Baum. Wow. Gute Idee. Und Tim, kannst du was erkennen? Ja, ich sehe sie. Walter alias Björn Ingström, Frau Schönbronn und noch eine dritte Person. Das muss dieser Manni sein. Bestimmt. Und wie geht es, Frau Schönbronn? Ist sie verletzt? Sieht nicht so aus. Aber sie hat sich umgezogen. Umgezogen? Ja, sie trägt jetzt, genau wie die beiden anderen Typen, grüne Ranger-Klamotten. Damit die anderen sie für Ranger halten und sie nicht bei ihrer Arbeit stören. Echt schlau, diese miesen Verbrecher. Ich fasse es nicht, dass Frau Schönbronn damit drin hängt. Ich auch nicht. Wartet mal, jetzt ist Björn Ingström was aus der Tasche gefallen. Das sieht aus wie... Oh nein, das sieht aus wie... Hä? Wie was denn? Nun sag schon. Das ist eine Pistole. Der Kerl ist bewaffnet. Was? Ach, Schreck. Jetzt hebt Frau Schönbronn die Pistole auf. Nee, ne? Was macht sie damit? Moment, sie hat sich weggedreht. Jetzt gibt sie Ingström zurück. Oh, das glaube ich einfach nicht. Aber was? Aber das musst du wohl leider, Karl. Tim hat es ja mit eigenen Augen gesehen. Und im Gegensatz zu dir gerade kann er sehen wie ein Adler. Ein bisschen. Dann ist doch wahr. Ich glaub's nicht, aber doch nicht Frau Schönbronn. Und was jetzt? Jetzt dürfen Sie, Ranger Tarek. Was? Was darf ich? Na, schießen. Ja, verpassen Sie diesen Mistkerlen doch einen Betäubungspfeil in Ihre dicken Hintern. Also, ich weiß nicht, sind solche Betäubungspfeile für Menschen nicht zu gefährlich? Ich habe mal gelesen, gefährlicher als eine geladene Pistole? Auch wieder wahr. Ah! Hey, hast du mich erschreckt? Was ist denn los? Rede doch. Sie sind weg. Wer ist weg? Oskar. Oh, stimmt. Und Gabby ist auch nicht mehr da. Wo sind sie nur? Ich sehe sie. Sie flitzen gerade den Hügel runter und laufen genau auf die drei Eierdiebe zu. Ja. Oh nein, bitte nicht. Was, wenn Ingström auf meinen kleinen Oskar schießt? Das würde ich diesem Mistkerl glatt zutrauen. Wir lassen nicht zu, dass Oskar irgendwas passiert. Versprochen. Aber was machen wir denn jetzt bloß? Während sich TKKG und Ranger Tarek verzweifelt die Köpfe darüber zerbrachen, wie um alles in der Welt sie die beiden tierischen Ausreißer beschützen und den bewaffneten Eierdieben das Handwerk legen konnten, luden diese ächzend und schnaufend eins der riesigen und wertvollen Komodo-Varan-Eier nach dem anderen in den Minivan. Oh Mann, sind die schwer. Wir müssen einen Zahn zulegen, Manni. lange liegen die Riesenbiester nicht mehr im Koma. Ja. Und dann sind wir geliefert. Und zwar mit Haut und Haaren. Das gebe ich dir schriftlich. Ich mach ja schon, Boss. Eins von den Biestern hat eben im Halbschlaf nach mir geschnappt. Da ist mir echt die Muffe gegangen. Ja, deine Wurstfinger solltest du nicht zu dicht an deren Mäuler halten. Sonst wird kein begnadeter Pianist mehr aus dir. Selten so gelacht. Und was ist mit dir, verehrte Frau Biolehrerin? Willst du da nur rumstehen oder vielleicht auch mal mit anpacken? Ich mache mir Sorgen um die Kinder. Das war nicht abgemacht, dass sie eingesperrt werden. Sie werden schon überleben. Vergiss die blöden Plagen und denk lieber an unseren Deal. Ach, etwa der Deal, den ich unter völlig falschen Voraussetzungen mit dir abgeschlossen habe? Wie bitte? Was redest du denn da für ein dusseliges Zeug? Du hast mich belogen und eiskalt ausgenutzt. Wenn ich geahnt hätte, wer du in Wirklichkeit bist. Ah ja? Wer bin ich denn deiner Meinung nach in Wirklichkeit, hä? Ein mieser, hinterhältiger, widerlicher Tierschmuggler. Na und? Mit irgendwas muss man schließlich seine Brötchen verdienen. Du hast mir damals weisgemacht, dass dir die Tiere am Herzen liegen und du sie aus diesem Park befreien willst, um sie zurück in die Wildnis zu bringen. Das hat mich total beeindruckt und ich habe allen Ernstes geglaubt, du wärst ein engagierter Tierschützer. Nur deshalb habe ich mich darauf eingelassen und dir erlaubt, den Ausflug als Tarnung für deine angebliche Rettungsaktion zu benutzen. Aber es war alles nur eine Show. Und ich, Idiotin, hab dir vertraut und bin darauf reingefallen. Tja, wie heißt es so schön? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Boss, Boss! Was gibt's denn, Manni? Wieso stehst du rum wie eine Salzsäule? Die Eier tragen sich nicht von selbst in den Van. Da ist der... Der, wer ist da? Na, der Gepard. Was? Wo? Oh, na da! Der hat uns gerade noch gefehlt. Los, schnell in den Van! Noch so ein ungebetener Gast. Wie soll man denn da arbeiten? Auf dem Weg, du stinkender kleiner Flohsack! Boss, die sind überall! Die sind verloren! Laber keinen Müll! Ab in den Van und dann nichts wie weg hier! Geben Sie auf, Sie sind umzingelt! Kinder! Tarek! Ich bin so erleichtert, dass es euch gut geht. Uns ging's schon mal besser. Allerdings. Mir brummt immer noch der Schädel von dem Schlag, den ihr Komplize mir verpasst hat. Oh, nein! Nein! Es ist nicht so, wie ihr denkt. Bitte! Ihr müsst mir glauben, ich wollte das alles nicht. Das war doch nur ein Versehen. Ich habe... Schluss jetzt! Nehmen Sie alle sofort Ihre Hände hoch. Es ist vorbei. Ihr kommt hier nicht mehr weg. Ach ja? Das wollen wir doch mal sehen. Komm her, du! Au! Sind Sie jetzt völlig durchgedreht? Wie können Sie mit einer Pistole auf einen unschuldigen Jungen zielen? Was soll das? Lassen Sie mich gefälligst los, Aua! Sie tun mir weh! Lassen Sie Karl sofort wieder los! Oder... Oder was? Tja, Pech gehabt! Der Junge bleibt schön bei uns, bis wir über alle Berge sind! Genau! Und ihr haltet so lange die Füße still, sonst... Tut lieber, was er sagt! Wenn auch nur einer von euch mit einem Muskel zuckt, wollt ihr nicht wissen, was passiert! Und du steigst jetzt in den Van. Gott. Aber ein bisschen plötzlich. Tut mir leid, aber ich kann nicht. Was soll das heißen? Du kannst nicht. Ich kann nicht sehen, wohin ich gehen soll. Ja, das stimmt. Soll das ein Scherz sein? Beweg dich, los, mach schon. Er sagt die Wahrheit. Er kann ohne Brille so gut wie nichts sehen. Ja. Oh, Brillenträger. Manni, schaff den Jungen, den Boss und dann nichts wie weg hier. Und was ist mit dem Geparden und dem Hund? Die sehen gar nicht freundlich aus. Mann, mir reißt jetzt gleich der Geduldsfaden. Mir ist er schon lange gerissen. Du lässt jetzt sofort den Jungen los. Frau Schönborn, bitte. Sie müssen sich nicht meinetwegen in Gefahr bringen. Schlaues Kärtchen. Los zurück, Julia. Komm keinen Schritt näher oder ich schieß dir ins Bein. Nein, das wirst du nicht. Um was wollen wir wetten? Bleiben Sie lieber stehen, Frau Schönborn. Er meint es ernst. Ja, bitter ernst. Ist mir egal. Ich werde jedenfalls nicht mehr nach seiner Pfeife tanzen. Letzte Warnung. Du sollst den Jungen loslassen. Du hast es nicht anders gewollt. Moment mal. Das kapiere ich nicht. Die Patronen? Suchst du etwa die hier? Die Patronen. Was? Woher hast du die? Als dir vorhin die Pistole runtergefallen ist und ich sie dir zurückgegeben habe, habe ich sie sicherheitshalber entfernt. Aber... Oh. Sehr gut. Tja, wie heißt es so schön? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ach, ich wusste doch, dass Frau Schönbrunn eine von den Guten ist. Das wirst du mir büßen! Sauber, der Betäubungspfeil hat gesessen. Betäubungspfeil? Stopp, bitte nicht nochmal schießen. Ich ergebe mich freiwillig, bitte. Haltet die Bestien zurück, die wollen mich zerfleischen, bitte. Ich flehe euch an. Keine Sorge, die beiden Bestien halten dich nur so lange in Schach, bis die Polizei eingetroffen ist. Wenn du dich nicht bewegst und nicht redest und möglichst wenig atmest, kann dir überhaupt nichts passieren. Alles klar? Alles klar. Und Sie wollen wirklich nicht, dass ich Sie alle nach Hause fahre? Das ist unheimlich nett, aber nicht nötig. Ich schaff das schon. Also ich weiß nicht. Sie sind ja noch ziemlich durcheinander und so einen dicken Schlitten zu fahren ist... Kein Problem für mich. Vertrauen Sie mir. Ja, ich werde die Kinder sicher nach Hause bringen und mich dann anschließend der Polizei stellen. Das ist echt nicht nötig. Ich wurde ja selber reingelegt. Es tut dir wirklich voll leid. Frau Schönbrunn? Ja, Karl? Also... Wir finden, dass Sie sich nicht der Polizei stellen sollten. Ja. Doch, das muss ich. Ich habe euch in Gefahr gebracht. Und dafür muss und will ich die Verantwortung übernehmen. Aber... Außerdem werde ich als Zeugin dazu beitragen, den Tathergang, so gut es nur geht, zu rekonstruieren. Ja. Da ist natürlich was dran. Ja. Aber naja, überstürzte Aktionen haben noch nie was gebracht. Wo hast du denn diesen klugen Spruch, Herr Klößchen? Von einem ziemlich klugen Ranger, stimmt's? Mal im Ernst, Frau Schönbrunn. Das war wirklich keine Glanzleistung von Ihnen. Aber da es Ihnen anscheinend aufrichtig leid tut und Sie von dem blöden Herrn Walter genauso reingelegt wurden wie wir... Könnte Gabi Sie bei Ihrer Aussage vielleicht ein kleines bisschen unterstützen? Wie meinst du denn das, Karl? Ich glaube, er meint, dass Gabi ganz zufällig einen ziemlich guten Draht zu einem richtig hohen Tier bei der Polizei hat. Ihr Vater ist nämlich Kommissar und ein wahrer Meister darin, Verbrecher zu jagen und hinter Schloss und Riegel zu bringen. Und er hat ein großartiges Motto. Aha. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Stimmt, wie Tom Baron von der Felsenbande. Genau. Also, falls Sie wirklich entschlossen sind, sich der Polizei zu stellen, Frau Schönbrunn... Das bin ich, Gabi. Zu 100%. Wow. Du sagst es, Karl. Wow. Das ist echt sehr anständig und mutig von Ihnen. Da muss ich Tim recht geben. Danke. Respekt. Ja. Also, was ich sagen wollte, ich kann Ihnen zu 200% versichern, dass mein Papi dabei hilft, Ihre Strafe zu mildern. Also, wenn überhaupt eine Strafe notwendig ist. Danke, Kinder. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr seid einfach... Richtig, Oskar. Dein Frauchen und ihre Freunde sind einfach nur wow. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi sauerlich. Wie viel er naschen kann, ist sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Dreh. Zusammen sind wir TKKG.